Bitte. Grüß Gott, ich bin Dr. Matt. Ich bin zuständiger Arzt für Sie. Ich möchte heute mit Ihnen über Ihre Beschwerde sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerde. Wie lautet Ihr Servus. Name? Servus, mein Name ist Panda, Hans Panda. Panda und Hans. Hans. Können Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Panda, Panda. Und Vorname bitte? Hans, Hans. Herr Hans, ja? Nein, Herr Oder Panda. Frau? Herr Nicht Panda, Entschuldigung, Herr Panda. Panda, ich habe den buchstabiert. Ja, genau, Sie haben recht. Wie alt sind Sie, Herr Panda? Ich bin 61 Jahre alt. 61 Jahre alt. Und wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 1. März 1962 geboren, Herr Mert. 1. März 62. 1962. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie, Wie Herr bitte? Panda? Wie bitte? Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin ungefähr 1,76 groß und wiege 85 Kilogramm. 1,76 Meter und 85 Kilogramm schwer, ja? Sind Genau. Sie gegen Covid-19 geimpft? Ich bin vollständig geimpft. Ja, das ist gut. Was können Sie für Sie tun, Herr Panda? Herr Mert, ich habe seit 3 Tagen immer wieder Fieber und ich muss stark husten. Das stört mich. Fieber und Husten, ja? Genau, ne? Haben Sie das Fieber gemessen? Ich habe das zu Hause gemessen. Das war ungefähr 39. Und mit Ibuprofen konnte ich das gut senken auf 37, 37,5. Aber ich habe immer Ibuprofen. wieder Fieber und das stört mich. Ich kann nicht arbeiten, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich möchte die ganze Zeit schlafen und ich habe auch Ganzkörperschmerzen. Ja, ich Und glaube Ihnen. das Husten stört mich sehr, sehr. Haben Sie Husten mit Auswurf bemerkt? Ja, seit gestern ja. Wie sah Ihr Auswurf aus? Also es war dick, braun. Dick und braun, ja? Ja. Wann treten die Beschwerden auf? Tag Immer, Fieber oder immer. immer? Ich bin richtig krank. Deswegen bin ich heute in der Notaufnahme. Und ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil mein Kollege ist vor kurzem an Lungenkrebs gestorben. Und nicht, dass ich auch Lungenkrebs habe. Aber machen Sie sich keine Sorge. Sie sind Mache ich in aber. gute Hände. Ich mache mir aber Sorgen. Ja, ich glaube Ihnen, aber wir haben nur über Ihre ein paar Beschwerden sprechen. Wir werden alle Anamnesegespräch über Ihre alle Beschwerden sprechen, dann entscheiden wir, ob Sie was Sie haben. Okay? Machen Sie sich keine Sorge. Und wo haben Sie das Fieber gemessen? Wo? An der Wo Stirn. haben Sie? An der In Stirn. Stehen. Okay. Haben Sie laufende Nasen oder verstopfte Nasen bemerkt? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur Haben diesen Sie? starken Husten. Ich habe keine Halsschmerzen. Ich habe starken Husten und mir geht's dreckig. Haben Sie Halsschmerzen oder Brustschmerzen? Nein, ihr ja, Brustschmerzen habe ich doch. Wegen dem Husten, das tut mir überall weh. Aber in Ruhe haben Sie keine Schmerzen, ja? Ja, wenn ich einatme schon. Einatmen. Okay. Ich habe kaum geschlafen die ganze Nacht. Bin richtig müde. Wegen dieser Beschwerden, oder? Ja, ich habe geschwitzt, ich habe Fieber gehabt, überall Schmerzen. Also ich habe ganz viel Ibuprofen geschluckt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tabletten. Kennen Sie die Dosierung von Ibuprofen? Ja, die 400 habe ich genommen, die ich jetzt kaufen kann. Und ich muss Okay. wieder arbeiten, ja. Also die Kunden warten, ich muss arbeiten. Ich kann aber so nicht arbeiten. Ja, ich verstehe Sie ganz gut. Wir werden am besten für Sie machen. Aber ich bitte Sie um ein bisschen Geduld. Und ja, jetzt machen wir weiter. Und haben Sie beschleunigte Atem bemerkt? Habe ich nicht bemerkt, weiß ich nicht. Wie meinen Sie das denn? Was heißt das? Das heißt, Sie atmen so schnell. Als gewöhnlich. Okay, Kann das ist sein, kein weiß ich Problem. nicht. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Bekommen Sie Was schwer heißt denn Luft? schnell? Ganz schnell Schnell, oder ja, also? normalerweise atmen wir ungefähr 12 oder 14 pro Minute, aber beschleunigte Atmen bedeutet über 20 pro Minute. Habe ich nicht gemessen, weiß ich nicht. Okay, alles klar. Bekommen Sie schwer Luft? Ja, wenn ich liege, habe ich schwer Luft tatsächlich. Ich muss immer aufstehen, abhusten. Müssen Sie mehrere Kissen beim Schlafen benutzen? Nee, habe ich es nicht gemacht. Weiß ich nicht. Okay, wie viele Treppen können Sie beschwerdefrei laufen? Da habe ich keine Probleme mit. Okay. Habe ich auch nicht gezählt. Okay. Haben Sie Schüttelfrost oder Schweißausbrüche? Ja, die ganze Nacht habe ich geschwitzt. Ich musste meine Hemd wechseln und ich habe Zitteranfälle, Fieber, Schmerzen. Okay. Ich kann auch nichts mehr essen. Ich habe gar keinen Hunger. Ich verstehe Sie ganz gut. Haben Sie in letzter Zeit Apotheke genommen? Wie bitte? Haben Sie in letzter Zeit Apotheke ab oder zu genommen? Gleich, glaube ich, habe mich gewogen. Also das letzte Mal habe Wie ich mich vor 4, 5 Wochen gewogen. ist Ihr Stuhlgang oder Wasserwasser? Aber keine Probleme aktuell. Das ist Aber ich gut. esse hier nicht, deswegen habe ich wenig Stuhlgang. Ich esse hier gar nichts. Ich möchte wieder essen, aber es geht nicht. Ich habe Ja. keinen Appetit. Ja, ich glaube Ihnen, Herr Panda, bei der Erkrankung ist das ganz normal, aber machen Sie Was habe ich sich denn für keine. eine Erkrankung? Wissen Sie das schon? Eigentlich, eigentlich haben wir nur über aktuelle Beschwerden sprechen. Aber ich bitte Sie um Geduld. Nach dem Gespräch und körperlicher Untersuchung und außerdem ein paar Untersuchungen kann ich Ihnen genau sagen, was Sie haben. Okay? Haben Sie noch Ja. andere Beschwerden? Nee. Schwach. Ich bin richtig müde, schwach. Ich kann kaum auf den Beinen stehen. Am liebsten würde ich mich wieder hinlegen. Okay, ich verstehe Sie ganz gut, Herr Panda. Nun würde ich mit Ihnen über Ihre Vorerkrankungen sprechen. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, ich nehme Medikamente ein. Ich nehme was für den Zucker ein. Und für Bluthochdruck. Bluthochdruck. Seit wann leiden Sie an Bluthochdruck? Ja, schon lange, mehr als 10 Jahre jetzt, ne? Und Sie haben mir gesagt, dass Sie Ja, also seit 3 Jahren habe ich Zucker. jetzt auch schon Zucker, seit 3 Jahren. Seit Das ist drei echt schlecht, Jahren. also ich mache mir auch Sorgen deswegen, ne? Alles klar. Kennen Sie die Typ von der Zuckerkrankheit, Typ 1 oder Typ 2? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er sagte nur, sie haben Diabetes und das, dann gehe ich regelmäßig zur Kontrolle zu meinem Hausarzt. Aber das ist gut. Nehmen Sie Das dagegen ist gut. irgendwelche, ja, Sie gehen Ach regelmäßig so, ja. ja, Ich zum dachte Zucker. Arzt gehen. Ja, das ist gut, Diabetes ich ist nicht meine. gut, ne? Ja, stimmt. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Ich nehme für meinen Blutdruck nehme ich Ramipril ein. Ramipril einmal. Ramipril einmal. Nehmen Sie morgen oder abend? Morgens, immer zur gleichen Uhrzeit vor der Arbeit. Kennen Sie die Dosierung? Ich glaube, das waren 10 Milligramm. 10 Milligramm alles klar. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente gegen Blutzuckerkrankheit? Ja, Zuckererkrankung. da nehme ich Metformin ein. Aber das nehme ich Metformin. zweimal ein, nicht morgens und abends. Kennen Sie die Dosierung? Ich glaube, das waren 500. 500. Alles klar. Leiden Sie an irgendwelchen noch anderen Vorerkrankungen? Nicht, dass ich wüsste. Okay, das ist alles, ja? Ich glaube schon, mein Hausarzt hat nichts gesagt. Alles klar. Nehmen Sie außer Metformin und Gamipril noch andere Medikamente ein? Ja, jetzt habe ich ganz viel Ibuprofen genommen, weil ich krank bin. Da ist zu hoch Fieber, ne? Also es ist Katastrophe. Ich bin normalerweise nie so krank. Alles klar. Ja, wir sind für Sie da. Machen Sie sich keine Sorge, Herr Panda. Okay. Sie haben Metformin 500 Milligramm, Ramipril und Ibuprofen bei Bedarf. Außer dieser Medikamente nehmen Sie keine Medikamente, ja? Nee. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Boah, ich hatte mal einen Bruch in meinem Fuß, der wurde mal operiert vor 40 Jahren. Fuß. Welche Fuß hatten Sie? Links, links. Links. Warum sind Sie operiert worden? Unfall gehabt. Unfall. Hatten Sie eine irgendwelche Brochen oder? Habe ich ja gesagt, mein Fuß war gebrochen. Fuß. Okay. Ist die Operation komplikationslos verlaufen? Ja, war alles gut. Vor 40 Jahren, ne? Das ist schon lange her. So, da 40 war ich Jahre. 20 Jahre alt. Alles klar. Sind Sie aus anderem Grund operiert worden? Nö, ich glaube nicht. Okay, wurden Ihnen aus anderem Grund stationär aufgenommen? Wie bitte? Wurden Ihnen aus anderem Grund stationär aufgenommen? Habe ich nicht verstanden. Ja, waren Sie schon im Krankenhaus? Jetzt heute? Ja, nein, früher meine ich. Wurden Ihnen stationär aufgenommen, schon mal? Ob ich schon mal stationär aufgenommen Ja, wurde? ja. Nee, ich bin selten krank. Herr Merz, selten. Okay, das ist gut, aber sind bei Ihnen Allergien bekannt? Nein. Vertragen Sie Milchprodukte, Getreideprodukte, zum Beispiel Brot, Obst oder Gemüse? Ich kann alles essen. Ich esse sogar zu viel. Okay, das ist gut. Rauchen Sie, Herr Panda? Ja, ich rauche. Was rauchen Sie? Zigaretten. Marlboro. Seit halbe Schachtel, oder? Marlboro. Herr Malboy, Entschuldigung. Wie viele Zigaretten rauchen Sie Ja, täglich? eine Packung am Tag. Mit einem Packen meinen Sie 20 Zigaretten, ja? Ja, ungefähr. Seit wann rauchen Sie? Auch schon lange, als ich 20 war, 19, so um den Dreh, lange her. Okay. Trinken Sie Alkohol? Am Wochenende. Am Wochenende. Was trinken Sie? Ja, Bier, ne? Generell Bier. Trinken Sie Flasche Bier oder Gläser Bier? Ja, kommt drauf an. Flasche, Glas, beides kommt auf die Situation an. Aber meistens eine Flasche oder mehrere Flaschen am Wochenende. Alles klar. Ja, noch ein anderer. Okay. Routinemäßig muss ich fragen, ob Sie Kontakt mit dem Drogen haben. Ob ich selber Drogen nehme Ja, oder ob ich Kontakt habe? nehmen Sie irgendwelche Drogen. Nein. Keine Okay. Drogen. Ich bin kein Junkie. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin geschieden. Geschieden. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn, ja. Habe ich aber keinen Kontakt zu. Ist er gesund? Wissen Sie? Ja, zuletzt war er gesund. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Herr Panda? Ich bin Taxifahrer, ich bin Taxiunternehmer. Deswegen muss ich auch Taxifahrer. wieder arbeiten, sonst läuft der Laden nicht. Okay, ich glaube Ihnen. Sonst kriege ich kein Aber Geld. ja, aber Gesundheit ist auch sehr wichtig. Ja, deswegen man muss Ja, darauf deswegen achten. muss ich schnell gesund werden und weiterarbeiten. Ja, aber machen Sie sich keine Sorge, wir werden am besten für Sie. Okay? Wir haben genug Erfahrung über Ja, diese. deswegen brauche ich gute Medikamente, damit ich schnell wieder arbeiten kann. Ja. Okay, machen Sie sich keine Sorge. Sind Sie Stress ausgesetzt? Als Taxifahrer immer. Immer Stress. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ich gehe gerne spazieren, fahre Fahrrad. Ich habe keine Zeit für Sport. Ich muss arbeiten. Okay. Jetzt kommen wir zur Familienanamnese, Familiengeschichte. Ich habe Gibt es keine in der Familie. Ich Familie bin irgendwelche, geschieden. ich meine, Ihr Vater oder Ihre Mutter, gibt Ach es in der so. Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, meine Eltern sind beide gestorben. Es tut mir leid, Herr Manda. Das ist schon lange her, ist alles gut, ist schon lange her. Woran sind Sie verstorben? Ja, mein Vater hat einen Schlaganfall gehabt. Ja, und meine Mutter, die war einfach alt. Die ist über 90 Jahre, da war sie gestorben. Aber gibt es bestimmte Grund? Die war alt, ne? Die war 90 Jahre alt. Okay, wegen Alter. Also weiß ich nicht, wegen Alter. Die war im Heim, ist dann gestorben da. Ist sie morgens aufgewacht oder nicht aufgewacht? Ist in der Nacht gestorben, ne? Okay, alles klar. Gibt es, ja, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Wir sehen uns ab und zu. Ist gesund anscheinend. Hat, glaube ich, auch Zucker. Okay. Das war meine Frage, Herr Fande. Haben Sie irgendwelche Frage oder möchten Sie Ja, etwas was habe ich denn hinzufügen? jetzt? Haben wir gesprochen ganz lange. Was habe ich denn jetzt? Ja, eigentlich kann ich Kriege ich ein Ihnen. Medikament oder ist es was Schlimmes? Ist es Krebs? Oder was habe ich? Eigentlich kann ich nicht genau sagen, was Sie haben. Wie Ich meinen Sie brauche das? auch ein paar Untersuchungen, zum Aber Sie haben doch Beispiel gerade gesagt, wie Sie nach körperliche. dem Gespräch können Sie mir sagen, was ich habe. Ja, genau, Sie haben recht, aber ich würde auch körperlich untersuchen, dann Röntgen veranlassen, dann kann ich Ihnen genau sagen, was Sie haben. Aber das sieht Also Sie untersuchen eine. mich, dann machen Sie ein Röntgen, ja? Ja, so als würde ich körperlich untersuchen, dann werde ich Röntgen Thorax veranlassen. Muss man doch Blut abnehmen oder so, oder brauchen Sie Ja, das nicht? genau. Ich würde auch Blut abnehmen. Dann Können kann Sie ich denn da Ihnen sehen, ob ich was Schlimmes habe? eigentlich ja, als ich habe Verdacht auf eine Pneumonie oder eine Eine was? Entzündung. Pneumonie, Lungenentzündung. Ah. Das ist ein entzündlicher Prozess. Deswegen sind diese Erkrankungen gut behandelt. Wir werden, wenn ich diese Erkrankung genau diagnostiziert, werde ich ein paar Medikamente verschreiben. Mit Hilfe dieser Medikamente können Sie gut heilen. Kann ich dann wieder nach Hause oder muss ich hier bleiben? Ja, eigentlich müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Ich würde körperliche Untersuchung, auch Blut abnehmen. ungefähr 2 oder 3 Stunden müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Boah. Dauert aber lange. Ja, leider. Ja, nehmen Sie jetzt Blut ab oder was machen Sie jetzt? Soll ich jetzt hier warten oder? Ja, ich werde Sie körperlich untersuchen jetzt. Okay, dann soll ich mich ausziehen? Ja. Das ist besser, ja. Okay. Ich würde Sie abhören, auch. Ja, dann machen Sie mal. Okay, alles klar. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Haben Sie Atemnot? Ja, ich kann schlecht einatmen, wenn ich liege. Ähnliche Beschwerden gibt es. Wie bitte? In letzter Zeit haben Sie ähnliche Beschwerden? Nee, gar Bitte. nicht. Ich Erstmal. bin nie krank. Das erste Mal so kaputt, fertig. Also, mir geht's nicht gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland bleiben? Ja, ich war in Holland. Am Meer. Ich denke, das was können wir als herzlich anfangen. Nurullah. Ja. Bitte schön. Grüß Gott, Herr Oberarzt. Wir haben einen neuen Patienten, nämlich Hans Panda. Ich würde über ihn berichten. Darf ich? Ja, servus. Gerne, können Sie machen. Ja, Herr Panda ist 61 Jahre alt, 1,76 Meter groß, 85 Kilogramm schwer. Er stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Tagen bestehender Husten mit brüllantem Auswurf sowie Fieber bis zu 39 Fieber 39 Grad Celsius vor. Er hat das Fieber an der Stirn gemessen. Als begleitende Symptome klagte er über Konzentrationsstörungen, Fatigue, Schmerzen bei der Inspiration und Orthopnea. Darüber hinaus fügte er hinzu, dass er gegen dieser Beschwerden Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen hat, aber das hilft ihn nicht. Die vegetative Anamnese ergab Insomnie, Inappetenz und Hyperhidrose. An Vorerkrankungen sind bei ihm die folgenden bekannt: seit 3 Jahren Diabetes mellitus, seit 4 Jahren arterielle Hypertonie. Mit 20 Jahren ist mit 20 Jahren hat er eine Fuß gebrochen. Oder Ein Puls, Fuß. ein Fuß. Fuß Fraktur. Faktur, okay. Ja, erlitten, die operativ behandelt worden ist. Herr Hans nimmt Metformin 500 Milligramm morgen und Abend, am Abend. Außerdem nimmt er Ramipril 10 Milligramm am Morgen und Ibuprofen 400 Milligramm bei Bedarf. Allergien und Unverträglichkeiten sind bei ihm unbekannt. Herr Panda raucht seit dem 20. Lebensjahr 20 Zigaretten täglich. Außerdem trinkt er bis zwei Flaschen am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint. Herr Panda ist geschieden und er hat einen Sohn. Er ist Taxifahrer von Beruf. Er leidet unter viel Stress. Der Vater des Patienten ist an einen Apoplex verstorben. Die Mutter des Patienten ist wegen einer Alters verstorben. Das wäre aufgrund des Alters verstorben, ne? Altersgrund verstorben. Also man weiß nicht, warum sie gestorben ist, wahrscheinlich. Ja, der Patient weiß nicht, welcher Grund. Aus welchem Grund die Mutter verstorben ist. Woran ist er verstorben? Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pneumonie hin. Differentialdiagnostisch kommen auf Covid-19 und akute Tonsillitis in Betracht. Tonsillitis? Ja, das ist nicht. Hat er denn Halsschmerzen? Nein, sie hat keine Schluckbeschwerden. Auch nicht. Unwahrscheinlich, dass er eine Tonsillitis hat. Ja, ne? Das ist unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja, okay. Und also Sie glauben, dass er eine Lungenentzündung hat, eine Pneumonie. Warum glauben Sie das? Ja, Fieber bis zu 39 und Husten mit purulentem Auswurf, allgemeine Fatigue und Schmerzen bei der Inspiration sprechen für Pneumonie. Könnte es sein, dass er auch eine COPD hat? COPD? Das kann eine Absorption, Exacerbation von COPD sein, aber das ist nicht möglich. Der Patient hat nur seit 3 Tagen Beschwerden und Fragen nach Vorerkrankungen von COPD wurde verneint. Ja, vielleicht weiß er das nicht, ob er eine COPD hat, aber wenn er schon seit 40 Jahren raucht, dann hätte er mit Sicherheit eine COPD. Ja. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er eine COPD, aber er weiß es nicht und der Hausarzt hat das auch nicht kontrolliert. Aber es kann natürlich eine exazerbierte COPD sein, ne? Erstdiagnose. Könnte sein. Ja. Aber Sie haben schon recht, das, was Sie beschreiben, deutet am ehesten auf eine Lungenentzündung hin. Wie bestätigen Sie diese Diagnose, Herr Mert? Ja, zuerst würde ich Vitalparameter überprüfen, dann würde ich körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung erkenne ich beim Inspektion eine Cyanose oder beschleunigte Atmung beziehungsweise Tachypne und außerdem kann ich eine Cyanose erkennen sehen, aber bei diesem Patient gibt es keine Cyanose. Außerdem beim Abhören kann ich eine beim Bei der Abhören, Auskultation, ja, Auskultation. beim Auskultation, ja, beim Auskultation höre ich eine Rasselgeräusche und außerdem verminderte Atemgeräusche. Beim Palpation kann ich eine Vokalperimitus überprüfen. Wir geben ein paar Anweisungen, zum Beispiel 99 sagen. Auf diese Weise können wir eine Pneumonie erkennen oder ausschließen. Außerdem würde ich Blut abnehmen. Bei der Blut, beim Blut, im Blut erwarte ich erhöhte Entzündungsparameter bzw. CRP und BSG. Außerdem Leukozytose. Leukozytose, ja. Außerdem können wir BSG, Blutgasanalyse, veranlassen. Oder eine Blutgasanalyse machen. Blutgasanalyse BGA. Machen. BGA. BGA, ja, BGA. Auf dieser Weise können wir eine mögliche Sauerstoffmangel erkennen. Wie nennt man das, Sauerstoffmangel? Ja, mit Hilfe von BGA. Wie nennt man das, einen Sauerstoffmangel? Hypoxie. Ja, im Fachbegriff Hypoxie nennt. Hypoxämie oder Hypoxie. Hypoxämie. Hypoxämie. Oder Hypoxie, genau. Ja, Hypoxämie. Und außerdem würde ich Röntgen-Thorax veranlassen. Beim Röntgen-Thorax können wir eine Das würden Sie eher sehen, wenn er eine Covid-19 hat, aber bei einer Lungenentzündung würden Sie eine Verschattung, ein ja. Infiltrat, das zum ja, Beispiel sehen, ne? Oder eine ja, vermehrte Zeichnungsvermehrung. Oder Pleural Ergus oder genau. andere Milchglas glasartige ja. Verschattung. Verschattung, ja, Verschattung, Sehen, ja. Okay, also glauben, dass er eine Lungenentzündung hat. Und jetzt, das klingt ganz gut. Ich denke, Sie haben recht, dass er eine Lungenentzündung hat. Was spricht gegen, dass er eine schwerwiegende Krebserkrankung, Bronchialkarzinom hat? Was spricht dagegen? Ja, die Beschwerden treten plötzlich auf. Das spricht dagegen. Und Fieber bis zu 39 Grad sprechen dagegen auch. Okay. Und der Patient hat keine Gewichtsverlust, ne? Der ja. hat im Prinzip ist das ganz okay. Gut. Wovon machen Sie das jetzt abhängig, ob der Patient stationär bleibt oder ob Sie ihn nach Hause lassen? Ja, je nach Körb 65 entscheiden wir stationär aufnehmen. Können Sie mir den CRB 65 Score erklären? Ja, C bedeutet Konfusion, U bedeutet Uremie, R bedeutet Atemfrequenz. Ja, Atemfrequenz, ja. Respiratory Rate. Und B bedeutet Blutdruck, arterielle Hypertonie, ja. Und 65 bedeutet Alter von Patient. Dieses Blutdruck, wie nennt sich das? Also ist das Ist zu niedrig, zu hoch? Wovon hängt das ab? Ja, über von über ein ja, systolische Druck von über 140 sprechen wir, entsprechen wir eine arterielle Hypertonie. Richtig, aber da haben Sie recht, aber ich möchte nicht wissen, was eine arterielle Hypertonie ist, sondern was der Blutdruck bei diesem Curve 65 oder 65 bedeutet. Was gibt der für eine Aussage? Darf der nicht zu hoch sein oder darf der nicht zu niedrig sein? Meiner Meinung nach es, ja, soll es niedrig sein, arterielle Hypertonie. Habe ich nicht verstanden. Jetzt haben Sie den Patienten, der Patient hat einen Druck von 100 zu 70. Ist das gut oder schlecht im Rahmen dieser Lungenentzündung? Das ist, ja, das ist schlecht. Ja, die Hypotonie, arterielle Hypotonie, sagt uns eine schlechte Prognose. Auf diese die arterielle Hypertonie? Ja, oder? Hypotonie. Hypotonie, Hypotonie. Hypo, okay, habe ich falsch verstanden. Okay. Hypotonie. Okay, man sagt immer normalerweise, ich mache das mal kurz, dass wenn der Blutdruck, der systolische Blutdruck unter 90 ist, beziehungsweise der diastolische Blutdruck unter 60 ist, ist das eine schlechte Prognose ungefähr. Ne? Mhm. Also das hat nichts mit erhöhtem Blutdruck zu tun, sondern mit niedrigem Blutdruck. Ne? Ja, Sie haben recht, ja. Und was ist mit der Atemfrequenz? Atemfrequenz über von 20. Atmung pro Minute. Pro Minute. Also hier über 20, dann heißt das, ist das nicht gut oder ist es okay 20? Das ist ja. Ich glaube, über von, ja, 20. Über 30, sagt man, ne? Über 30, ja. Ich ungefähr 30, 25, 30. Ich erinnere mich Dreh, genau okay? Die Zahlen, ja. Okay. Das wäre wichtig zu wissen, ne? Das müssen Sie wissen. Dieser Score, dieser Curb 65, den müssen Sie sofort bestimmen, damit Sie erkennen können, ob das eine schwerwiegende Erkrankung ist, ob man den Patienten stationär behalten muss oder ob man diesen Patienten außerhalb des Krankenhauses, also ambulant, führen kann und ihn wieder zum Hausarzt schicken kann. So, jetzt haben Sie diesen Patienten untersucht. Sie haben gesehen, er hat eine Lungenentzündung. Er hat ein Infiltrat im linken Lungenflügel, Unterlappen links, eine Unterlappenpneumonie. Und der Blutdruck ist 100 zu 70, sage ich mal. Ja, der Patient ist 61 Jahre alt. Was machen Sie? Schicken Sie den nach Hause oder lassen Sie den hier? Wie behandeln Sie den jetzt? Eigentlich hat der Patient keine Tachypne und der Patient, der Alter vom Patient 61 Jahre alt und je nach dieser Score können wir diesen Patient ambulant ja, frage ich jetzt, ambulant oder stationär, was machen Sie? Ja, ambulant, wir können einfach ein Rezept schreiben. Was schreiben wir auf? Ja, je nach Erreger können wir ein Rezept verschreiben. Haben Sie den Erreger? Aber davor sollen wir eine Auswurfkultur machen. Wie lange dauert das? Ja, das dauert heute lange. Samstag. Ja. Was machen wir? Sollen wir sagen, Sie müssen warten bis auf die Blutkultur oder bis auf die Sputumkultur? Was machen wir mit dem Patienten? Nehmen wir den auf oder nehmen wir den nicht auf? Wir verschreiben ein Weitspektrum Antibiotikum. Was würden Sie geben? Zum Beispiel Amoxicillin können wir verschreiben. Ja. Außerdem Makrolid. Clarithromycin können wir auch verschreiben. Was verschreiben Sie? Sagen Sie mal. Was geben Sie den Patienten? Ja, außerdem verschreibe ich Entweder das Antibiotikum. oder das, oder geben Sie beides? Nein, ein Antibiotikum ist genug. Was geben Sie? Ich verschreibe Makrol. Okay. Ist okay, gut. Und außerdem verschreibe ich Antipyretikum, Antianergetika. Und, Antipyretikum hat er schon zu Hause, Ibuprofen hat er schon genug. Ja. Ich muss nachfragen, ob der Patient genug Ibuprofen hat. Und noch 50 Stück zu Hause. Ja, das ist genug, aber. Okay, und was sagen Sie dem? Sie müssten die Antibiotika nehmen und dann ist alles gut? Oder empfehlen Sie ihm noch was anderes? Ja. Ich empfehle auch körperliche Schonung, Bettruhe, viel Wasser konsumieren. Außerdem wir empfehlen dem Patienten eine Kontrolle nach spätestens 2 Wochen. 2 Wochen, okay. Spätestens, ja. Wo, im Krankenhaus oder wo? Je nach der Beschwerde empfehlen wir eine Hausarzt, ja. Ja, also wenn ich würde sagen, der Patient, man empfiehlt normalerweise Folgendes. Man sagt dem Patienten, okay, Sie haben eine Lungenentzündung, Sie bekommen ein Antibiotikum von uns, Sie können jetzt wieder nach Hause gehen, körperliche Schonung. Bitte nach 5 Tagen bis einer Woche Kontrolle beim Hausarzt, beziehungsweise wenn es schlimmer werden sollte, wenn es Ihnen nicht besser geht unter der Therapie, bitte wieder zurück zu uns, Wiedervorstellung bei uns im Krankenhaus. Ne, weil Sie entlasten den Patienten und Sie haben im Prinzip jetzt die Verantwortung für ihn, solange er sich nicht beim Hausarzt vorstellt. Ne? Deswegen ist immer gut zu schreiben, den Arztbrief oder dem Patienten zu sagen, wenn es Ihnen schlechter geht, bitte kommen Sie wieder. Also eine Wiedervorstellung empfehlen. Das ist ganz wichtig, ja, damit der Patient weiß, okay, ich soll wieder zurück ins Krankenhaus, wenn es mir nicht gut geht. Es kann sein, dass er eine atypische Pneumonie hat, dass das Antibiotikum nicht anschlägt oder dass er jetzt doch ein Pleuraguss entwickelt hat oder eine Sepsis entwickelt übermorgen, wissen Sie nicht. Deswegen soll er wieder ins Krankenhaus. Ne? Ja. Ganz wichtig, das zu erwähnen. Ja? Ja, sehr gut. Haben Sie gut gemacht. Klasse. Dann können Sie den Patienten jetzt wieder nach Hause schicken. Okay, danke schön. Murat Hocam, erste Diagnose lobar pneumonie. Şimdi ne? Erste Diagnose ist lobar pneumonie. Ja, pneumonie würde ich sagen. Ne? Lobar oder nur atipik oder tipik? Nee, ist, sagen wir lobar pneumonie. Lobar. Was würden Sie als Behandlung empfehlen? Warum stationäre Therapie empfehlen? Wir müssen 5 Tage stationäre Therapie empfehlen, oder? Also man muss das eigentlich nicht laut dem CURB-65-Score. Muss man nicht machen. Es kommt darauf an, klinisch wie er ist. Wenn er jetzt eine Tachypnoe hat, sehr schnell atmet, aber er hat wahrscheinlich eine ambulant erworbene Pneumonie. Keine nosokomiale Pneumonie. Das heißt, die Erreger sind wahrscheinlich mit unseren Antibiotika gut behandelbar. Ne? Die letzte Empfehlung, soweit ich weiß, ist sogar bei diesen Patienten, glaube ich, Amoxicillin-Clavulansäure plus Makrolid. Ne? Also doppelte Antibiose eventuell. Kommt aber immer auf die Klinik des Patienten an. Okay. Es ist eine ambulante erworbene Pneumonie. Also eine CAB, Community Acquired Pneumonia. Ja.